Cholesterin und Darmbakterien. Der Zusammenhang von Bakterien und Cholesterin wurde erstmals in den 70er Jahren entdeckt. Amerikanische Forscher hatten Maasai-Krieger in Afrika untersucht und sich über ihren niedrigen Cholesterinspiegel gewundert, denn diese Krieger aßen praktisch nichts außer Fleisch und tranken Milch wie Wasser. Dieses Übermaß an tierischem Fett führte allerdings nicht zu hohen Blutfettwerten. Die Wissenschaftler vermuteten einen geheimnisvollen Milchstoff, der den Cholesterinspiegel niedrig halten könnte. In der Folgezeit unternahmen sie alles, um diesen Milchstoff zu finden. Erfolglos. Dabei fiel ihnen zwar auf, dass die Maasai ihre Milch oft geronnen tranken. Dass es aber bestimmte Bakterien braucht, um Milch gerinnen zu lassen, daran dachte niemand. Selbst als die Maasai ihre Cholesterinspiegel um 18% senkten, wenn sie geronnene statt normaler Milch tranken, suchte man immer noch den mysteriösen Milchstoff. Blinder Fleiß ohne Erfolg. Allerdings wurden die Ergebnisse dieser Studien Jahrzehnte später wiederentdeckt, von Forschern, die mittlerweile ein Bakterienbewusstsein hatten. Cholesterinsenkende Bakterien? Warum nicht mal im Labor ausprobieren? Ein Kolben mit Nährstoffbrühe bei angenehmen 37 Grad Celsius, Cholesterin rein und Bakterien dazu, et voilà. Das verwendete Bakterium war Lactobacillus fermentus und das beigefügte Cholesterin war weg. Zumindest ein beachtlich großer Teil davon. Experimente können jedoch sehr unterschiedlich ausgehen, je nachdem, ob man sie in einem Glaskolben oder in Opisthokonta durchführt. Wirklich schöne Studien gibt es erst seit wenigen Jahren. 2011 nahmen 114 Kanadier für eine Studie zweimal täglich speziell angefertigten Joghurt zu sich. Das beigefügte Bakterium war Lactobacillus reuteri, in einer besonders verdauungsresistenten Form. Innerhalb von 6 Wochen sank das schlechte LDL-Cholesterin durchschnittlich um 8,91%. Das ist etwa die Hälfte des Effekts, der durch die Einnahme eines milden Cholesterin-Medikaments erreicht wird. Nur ohne Nebenwirkungen. In anderen Studien konnten mit anderen Bakterienstämmen Cholesterinwerte sogar um 11-30% gesenkt werden. Es fehlen noch Folgestudien, um die erfolgreichen Ergebnisse zu überprüfen. Jetzt sollte man ein bisschen vorsichtig sein und erstmal fragen, will der Körper sein Cholesterin denn immer ausscheiden? Er stellt 70-95% unseres Cholesterins selber her, das meiste in Leber und Darm, und das ist viel Arbeit. Dank der einseitigen Medienpräsenz könnte man meinen, Cholesterin wäre per se schlecht. Das ist ziemlich falsch. Zu viel Cholesterin ist nicht so dufte, zu wenig aber auch nicht. Ohne Cholesterin hätten wir keine Sexualhormone, instabile Zellen und kein Vitamin D. Fett und Cholesterin sind nicht nur ein Thema für Oma Heide, die so gerne Törtchen und Würstle nascht. Es geht uns alle an. Zu wenig Cholesterin wird in Studien assoziiert mit Gedächtnisproblemen, Depressionen und aggressivem Verhalten. Cholesterin ist der fabelhafte Grundstoff, mit dem wichtige Dinge gebaut werden können. Zu viel davon ist tatsächlich schädlich. Es kommt eben auf das richtige Gleichgewicht an. Unsere Bakterien wären nicht unsere Bakterien, wenn sie uns dabei nicht helfen könnten. Manche Bakterien stellen mehr sogenanntes Propionat her, das die Cholesterinbildung hemmt. Andere produzieren mehr Acetat, das die Cholesterinbildung antreibt. Hätten wir das gedacht, dass wir in einem Kapitel, das mit kleinen leuchtenden Bakterienpunkten anfängt, irgendwann bei Weinverkostern oder Cholesterin ankommen? Ich fasse zusammen. Bakterien füttern uns mit, machen Stoffe verdaulicher und stellen eigene Stoffe her. Einige Wissenschaftler vertreten mittlerweile die Theorie, dass unsere Darmmikrobiota als ein Organ gesehen werden kann. Genauso wie die anderen Organe unseres Körpers hat es einen Ursprung, entwickelt sich mit uns, besteht aus einem Haufen Zellen und ist ständig verbunden mit seinen Organkollegen.